Danke, danke auch für die Einladung und die ganze nette Kommunikation im Vorfeld. Ich habe mich sehr gefreut über die Einladung und über das Interesse an dem Thema in einem alternativen Jugendzentrum. Ich habe meine Diss über christliche Rockmusik in den USA geschrieben. Also dafür würde ich sagen, bin ich jetzt Expertin, was so den deutschen Raum betrifft, nicht so sehr, aber darüber können wir dann gerne auch ein bisschen sprechen. Während der ganzen Promotion habe ich definitiv mitbekommen, dass es ein sehr unbeliebter Forschungsgegenstand ist. Ne? Also andere Leute schreiben gerne mal über ihre Hobbys, über Hip-Hop oder irgendwie eine andere Art von Musik und behandeln die dann irgendwie wissenschaftlich, haben wir gerade auch schon drüber gesprochen. Und wenn ich gesagt habe, dass ich über christliche Rockmusik schreibe, dann habe ich echt oft so diesen Blick bekommen, okay, warum auch immer, aber besser du als ich. Ne? So kurz zur Selbstpositionierung, also niemand kann mir auf die Füße treten, ich bin kein Fan von der Musik, also mein Interesse daran ist wirklich wissenschaftlich, ich bin auch nicht religiös, also jeder kann sagen, was er möchte. Vor kurzem war ich eben auch auf einer Konferenz zum Thema Unpopular Culture und wenn man eben an christliche Rockmusik denkt, dann kommen eben ganz viele so Value Judgments, eigentlich so Werturteile eben in den Sinn über christliche Popmusik als uncool, kulturell irrelevant, unhip, nicht sehr authentisch. Ne? Für viele ist es fast so ein Oxymoron, dass man sagt, diese Rockwerte oder sowas, die gehen einfach nicht zusammen mit christlichen Werten. Und das ist eben sehr weit entfernt von diesem Triumvirat von Sex, Drugs und Rock'n'Roll. Es gab sogar mal einen Artikel in der New York Times, der hatte den Titel No Sex, No Drugs, but Rock'n'Roll? Fragezeichen. Aber da wurde auch schon so ein bisschen in Frage gestellt, ne, was, ob die überhaupt rocken können, diese Christen. Die Idee zu diesem Thema ist mir in den USA gekommen, da hatte ich einen Studienaufenthalt und habe so durch Musikmagazine geblättert bei einer Bekannten zu Hause und bin auf das CCM Magazine gestoßen. Auf den ersten Blick sah das einfach aus wie ein normales Musikmagazin, ne? Das CCM steht allerdings für Contemporary Christian Music. Und beim ersten Lesen konnte ich dann irgendwie gar nicht glauben, ne, wie selbstverständlich da so diese Sphären von Religiosität und Kommerz ineinander greifen. Also es sieht wirklich aus wie der Rolling Stone eigentlich, kann man sagen. Und aus meiner europäischen Sicht kam mir dann dieses christliche Hochglanzmagazin, ne, mit Fotos von hippen Bands, durchgestylten Sängern, mit Werbung und Charts irgendwie befremdlich vor. Hat aber als Amerikanistin sofort mein Interesse geweckt und durch eine kurze Recherche habe ich dann auch gleich festgestellt, dass Christian Rock, wie das Phänomen in den USA oft genannt wird, kein obskures Nischenphänomen ist, ne, sondern eine millionenschwere Industrie mit eigenen Awardshows, Musikfestivals, Radiosendern und Plattenfirmen. Ich habe ein paar von denen einfach hier auf die Folie gepackt. Es ist damit Teil einer milliardenschweren evangelikalen Unterhaltungsindustrie, die eben mit Büchern, Filmen, Klamotten, Fernsehsendern, Comics und allen erdenklichen Lifestyle-Artikeln aufwarten kann. Christian Pop setzt in den USA circa 500 Millionen Dollar im Jahr um und ist innerhalb vom amerikanischen Musikmarkt mit so circa 5-6% vertreten, wobei es wirklich ganz schwer zu sagen ist, ob diese Zahlen tatsächlich so stimmen, was auch daran liegt, dass dieser Begriff, was ist Christian Pop eigentlich alles, was wird dazu gerechnet, einfach schwer zu definieren ist. Ich dachte mir jedenfalls, es gibt es nirgendwo sonst. Sehr amerikanisch, wird auch oft eben als quintessentially American bezeichnet, also so ein genuin amerikanisches Phänomen. Und dieses ursprüngliche Forschungsinteresse rührte halt auf alle Fälle auch daher, herauszufinden, warum und inwiefern das Phänomen ein amerikanisches ist und in diesem Umfang eigentlich nirgendwo sonst auf der Welt existiert. Offensichtlich gibt es also viele Leute, die diese Musik hören. Viele von ihnen, aber bestimmt nicht alle, gehören wahrscheinlich zu den Evangelikalen. Das ist noch so ein Begriff, der schwer zu definieren ist. Aber trotzdem wird dieses Phänomen oft nicht wirklich registriert auf den Seismografen von dieser Mainstream-Musikgemeinde, ne? Die über Christian Pop denken als sehr... eher marginales Phänomen mit geringem kulturellen Einfluss. Also, okay. Christian Rock ist definitiv relativ unbeliebt und es hat ein schlechtes Image. Ich weiß nicht, ob jemand diese Fernsehsendung kennt, Six Feet Under, da sagt Claire Fisher, als sie herausfindet, dass ihr Freund Christian Rock hört, oh my god, you may just be the most deeply unhip person I've ever met. Und dann gibt es eine Episode von Seinfeld, wo Elaine herausfindet, dass ihr Freund Puddy Christian Rock hört und sie hat einen ähnlichen Horror davor, aber George Costanza hat eine andere Meinung dazu. Ich habe da einen ganz kurzen Clip dazu. Here's one. I borrowed Puddy's car and all the presets on his radio were Christian Rock stations. I like Christian Rock. those real musicians to think they're so cool and hip. Also George ergreift Partei für Christian Rock. Indem er das allerdings so sagt, ne, macht er halt klar, unterstreicht noch, was für ihn eben offensichtlich ist, ne, dass christliche Rockmusiker definitiv keine richtigen Musiker sind und schon gar nicht cool oder hip. Ja. Dann gibt es auch noch eine Episode von King of the Hill, wo Hank eben seinen Sohn in so ein christliches Jugendzentrum schickt und dort fahren die Skateboard und hören coole Rockmusik und dieser Pastor ist in einer Rockband und spielt auf Festivals und sowas und Hank findet das aber alles sehr erschütternd und ruft dann schließlich aus, can't you see, you're not making Christianity better, you're only making rock and roll worse. Ich habe viele Interviews in dieser christlichen Musikszene geführt in den USA und die haben alle gesagt, dass dieses Zitat irgendwie wirklich schmerzhaft für sie war. Was ich aber interessant finde an Christian Pop ist, dass es Kritiker gibt, sowohl innerhalb dieser evangelikalen Szene, innerhalb der evangelikalen Musikszene auch und natürlich außerhalb vom Mainstream. Ne? Was vielleicht für uns am offensichtlichsten ist, ne, sind so ein paar Kritikpunkte, die vom Mainstream aus geäußert werden, wie die Musik ist einfach schlecht, ne? Musikalisch die Qualität ist schlechter. Die Texte sind schlecht, es ist einfach total simplistisch. Man würde in den USA sagen, happy, clappy Christianity. Sie predigen und haben immer so einen erhobenen Zeigefinger. Ein anderer Kritikpunkt ist, es ist nicht authentisch. Also es gibt so einen bestimmten Disconnect, irgendeine Trennung zwischen der Musik und den Lyrics. Ne? Dadurch, dass eben einfach irgendwelche Musikformen adaptiert werden und christlich betextet werden. Ne? Also weil Musik entsteht ja nicht in einem kulturellen Vakuum und das einfach mit christlichen Lyrics zu betexten, also Beispiel christliche Black Metal Musik. Andere sagen wieder, sie nutzen einfach ihren Glauben aus für finanziellen Profit. Das ist einfach ekelhaft und kommerziell. Wieder andere sagen, es ist einfach nur ein Werkzeug für die religiöse Rechte oder die, die neue Rechte in den USA und die halten ja, haben ja einige Auffassungen, die auch als unpopulär gelten, also gegen Schwulenehe, gegen Sex vor der Ehe, gegen Abtreibung und so weiter. Andere wiederum sagen, das ist eigentlich total sneaky, ne? Die versuchen diese evangelikalen Kids oder sie versuchen einfach Teenager mit dieser coolen Musik zu infiltrieren, das ist wie eine Gehirnwäsche, das geht einfach nicht. Dann gibt es aber noch evangelikale Christen, die die Musik kritisieren, auch aus einer Anzahl von Gründen und es gibt natürlich auch unterschiedliche Meinungen dazu, was die richtige christliche Popmusik ist. Manche, und das sind eher so die Fernsehprediger aus den 80er Jahren, haben eben gesagt, dass Rockmusik einfach an sich und in sich schlecht ist und vom Teufel und diese Beats und die Trommeln und die Drums und sowas, das ist einfach unchristlich und das geht nicht. Außerdem haben Evangelikale so einen bestimmten Glauben, der besagt, you should be in the world, but not of the world. Und für viele ist diese christliche Popmusik einfach zu sehr wie die Welt. Ne? Also diese Kommerzialisierung, der Star-Kult, diese Kreation von goldenen Kälbern sozusagen und auch natürlich der Verkauf von christlichen Plattenfirmen an säkulare Medienkonglomerate, der dann später kam, das war auch so der totale Sellout dann. Andere wiederum sagen, man kann Jesus nicht verkaufen, der Gospel muss umsonst sein, man ist in einem Evangelisierungsauftrag und dafür kann man kein Geld nehmen. Was heute viele kritisieren, ist oft dieses subtilere Auftreten und die subtileren Lyrics von christlichen Bands, die eben ein breiteres Publikum erreichen, im Mainstream erfolgreich sind und die sagen eben, dass diese Praxis die Botschaft total verwässert und ja, wieder Sellout. Andere wiederum, und das sind oft christliche Künstler, sagen, dass sie sich wünschten, dass dieses Genre überhaupt nicht existiert. Also sie wollen eben, dass ihre Musik nach einem Musikstil kategorisiert wird und eben nicht nach den Lyrics. Und die sagen einfach, wir wollen nicht in der Christian Rock Section stehen bei Walmart oder sowas, sondern lieber in Punk oder Pop oder so, nach dem Genre eben. Wir können vielleicht im Anschluss ja noch einige von diesen Kritikpunkten diskutieren, aber viele von diesen Kritikpunkten haben sich eben entwickelt und verändert, Hand in Hand mit der Evolution von christlicher Musik seit den 1960er Jahren. Und was vielleicht noch eine Sache, die vielleicht noch wichtig ist zu erwähnen, ist, dass christliche Popmusik einfach nur eine weitere Manifestation ist von so einer sehr amerikanischen Version von evangelikalem Christentum, ne? Das immer schon Kommerzialisierung stark begrüßt hat und sogar in so einer Art Selbstkommodifikation teilnimmt, das praktiziert, die immer die neuesten Trends und Technologien aufgenommen haben, um eben ihre Botschaft auf die zeitgenössischste, medienwirksamste Art und Weise zu propagieren, also Radio, Fernsehen, Comics, Videospiele und so weiter, mit dem Ziel eben kulturell relevant zu bleiben und Nichtgläubige zu erreichen. Dieses Nichtgläubige erreichen, also Evangelisierung, ist wirklich ganz zentral für Evangelikale. Auf der einen Seite also bietet christliche Popmusik eine coole Alternative für christliche Teenager oder Jugendliche, die eben an der Populärkultur teilnehmen wollen. Aber worauf ich auch eingehen möchte, sind dann Strategien von christlichen Performern, die eben den musikalischen Mainstream erreichen wollen, indem sie diese Stigmatisierung als christliche Band versuchen komplett zu umgehen, um eben ein nicht christliches Publikum zu erreichen. Ich würde jetzt zunächst mal so ein paar Thesen, zu denen ich mir Gedanken gemacht habe, vorstellen und nur ganz kurz was über Theorie sagen, kurz erläutern, was ich eigentlich mit Christian Pop meine und wer diese Evangelikalen eigentlich sind, von denen wir da immer sprechen. Ein bisschen den Unterschied aufzeigen zwischen der religiösen Landschaft in den USA und Deutschland. Man spricht ja oft von so einem amerikanischen Sonderweg. Und würde dann eben gucken, wie die Musik in den USA entstanden ist, auf welche Art und Weise sie sich dort nicht nur als separate Subkultur positioniert hat, sondern eben auch den Mainstream erobert hat. Und das würde ich eben anhand von der geschichtlichen Entwicklung zeigen, die ich eben so in drei Entwicklungsstufen unterteilt habe. Danach würde ich ein bisschen was zu Christian Pop global und in Deutschland sagen und dann können wir zur Diskussion eigentlich überleiten. Wonach man fragen muss, ist eben auf welche Art und Weise und mit welchem Ziel Musik von Christian-Pop-Künstlern genutzt wird, welche Botschaften in den Texten vermittelt werden. Außerdem sind Kommerzialisierungstendenzen von Interesse, also wie vollzog sich diese Positionierung von Christian-Pop im Marketplace of Culture und hat diese schnelle Kommunikation des Phänomens eben zu einer Entspiritualisierung geführt. Das zielt eben auch darauf ab, die sich wandelnden Beweggründe und Strategien der Musiker in diesem Spannungsfeld von Religiosität und Kommerz zu umreißen. Und man fragt natürlich auch immer nach der erwünschten und nach der tatsächlich erreichten Zielgruppe von Christian Pop, wie Enrico ja gerade schon angesprochen hat, und nach der Rolle, die die Musik auch im Leben der Konsumenten spielt. So eine These von mir ist, dass mit dieser zunehmenden Kommerzialisierung von Christian Pop keine Säkularisierung des Genres einhergeht. Ebenso wenig kann man eine Kapitulation der christlichen Musiker im Angesicht von dieser übermächtigen Konsumkultur und Mainstream-Musikkultur feststellen. Ich würde eher behaupten, dass diese Christian Pop-Künstler eben auf die Gegebenheiten der Musikkultur reagieren, wo dieses Label Christian Band eben einem Stigma gleichkommt und vor diesem Hintergrund neue Strategien entwickeln. Heute platzieren sie eben in ihren Liedern intelligent verschlüsselte Botschaften und vieldeutige Texte, die auch eine Vielzahl an Interpretierungsmöglichkeiten zulassen. Und das erst ermöglicht ihnen auch im Mainstream erfolgreich zu sein. Ob dadurch eben eine Evangelisierung oder Christianisierung vom Mainstream oder von Nichtgläubigen zu beobachten ist, das bleibt dann noch zu diskutieren. Außerdem würde ich behaupten, dass Christian Pop eine wichtige Rolle für das Selbstverständnis und die christliche Identität seiner Konsumenten spielt, vor allem in Interviews. Ich habe so circa 50 bis 60 Interviews in den USA geführt. Da kann man sehen, dass eben diese christliche Rock- und Popmusik in jugendlichen Fans ein starkes Gemeinschaftsgefühl auslöst, spirituelles Wachstum beschleunigt und die Bestätigung von einem alternativen Wertesystem ist. Genau. Wer sind also diese Evangelikalen? Ne? Man liest und hört ja regelmäßig von Evangelikalen in den USA in den Medien und der Tenor ist oft, dass sie so einen beträchtlichen, einflussreichen Bevölkerungsteil auszumachen scheinen. Aber wer genau sich dahinter verbirgt, das wird eigentlich selten diskutiert. Ein Soziologe, Michael Lindsay, hat sogar mal gesagt, Evangelicals are the most discussed but least understood group in America today. Es ist also keinesfalls eine homogene Gruppe von Menschen. Ne? Oft wird das ja auch bei uns gleichgesetzt mit zu der politischen Rechten in den USA, dass das alles Evangelikale seien, die da dahinter stecken, was nicht unbedingt so ist. Es ist wirklich, hinter Evangelikalismus steht eigentlich so eine Vielzahl von ganz, ganz unterschiedlichen Phänomenen und es ist weniger eine kohärente Glaubensrichtung als wirklich ein Lebensstil, also a way of life. Ne? trotzdem kann man sagen, es gibt da wahnsinnig viele verschiedene Gruppen und Strömungen in der evangelikalen Bewegung, aber es herrscht Konsens über so ein paar Kernelemente, wie zum Beispiel der Glaube an die Heilige Schrift, Transformation, ne, dieses Reborn-Erlebnis, dass man Jesus als seinen persönlichen Retter anerkennt, genau, dieses Born-Again, diese Born-Again-Erfahrung, persönliche Moral und auch Evangelisierung, eben andere versuchen dazu zu bringen, das auch zu glauben. Also evangelikal und evangelisch kann man heute auf gar keinen Fall gleichsetzen. Das hat sich schon länger, diese Begriffe haben sich schon länger irgendwie von ihrer Bedeutung auseinanderentwickelt und in den USA, im US-amerikanischen Kontext, hat man sie zunehmend auch dafür verwendet, um diese Erweckungsbewegungen, Great Awakenings, zu beschreiben, die eben der Bibel als heilige Offenbarungsschrift hohe Bedeutung beimaßen und eben innerhalb dieses etablierten Protestantismus darum bemüht waren, die persönliche und innerliche Beziehung zu Jesus Christus als Retter und Erlöser in den Vordergrund zu stellen. Deswegen ist der Titel von dem Vortrag auch ganz passend, Personal Jesus. Das ist ganz wichtig. Was also klar ist, Evangelikalismus ist kein monolithischer Block, weder religiös noch politisch. Und diese Sichtweise ist von Bedeutung, weil nämlich diese ganze Bandbreite von Evangelikalismus auch in Christian Pop wiedergespiegelt wird. Also man kann nicht sagen, dass die alle konservativ und eher rechts und Republikaner sind. Ne? Es gibt auch Linksevangelikale, es gibt schwule und lesbische Ministries, es gibt welche, die konzentrieren sich hauptsächlich auf Umweltschutz und so weiter. Es ist wirklich vielfältiger, als es oft in den Medien dargestellt wird. Wobei man schon sagen muss, dass der kleinste gemeinsame Nenner wahrscheinlich eher konservativ ist. Genau. Ich möchte jetzt nicht viel näher eingehen auf Race, aber wollte noch ganz kurz sagen, dass die Konsumenten und Produzenten der Musik hauptsächlich weiß sind. Vielleicht können wir nachher noch drüber reden, welche Rolle Race eigentlich hier spielt. Es gibt verschiedene Umfragen, auch hier sind wieder die Zahlen sehr schwierig. Eine Umfrage aus dem Jahr 2005 von dem Gallup News Service besagt, dass es in den USA eine Gruppe von Evangelikalen gibt, die ungefähr bei 28% der Gesamtbevölkerung liegt. Also es sind schon sehr, sehr, sehr viele und die haben natürlich einen Einfluss. Innerhalb der Christian-Popkultur und auch in der Wahrnehmung von außen wird für die Beschreibung der Musik aber meist nicht evangelikal verwendet, sondern einfach nur, man spricht von christlich, ne, Christian Rock und so weiter, auch wenn es eben bekannt ist, dass es sich um evangelikale Christen handelt. Und diese Verwendung des Adjektivs christlich dient eben dieser Subkultur auch dazu, sich von der säkularen Musikindustrie abzugrenzen. Oder das war sehr lange so. Die Bedeutung der Zugehörigkeit zu einer bestimmten Glaubensgemeinschaft oder Kongregation tritt in den USA sehr stark zurück. Also der Trend geht hin zu Non-Denominationalism, also nicht konfessionsgebundenen Glaubensgemeinschaften. Was ganz wichtig ist in den USA oder für Evangelikale ganz wichtig ist, es ist kein Milieu, das sehr stark von Orthodoxie geprägt ist, sondern eher von Orthopraxie. Ne? Es ist nicht so sehr theologisch, tiefgründig und der richtige Glauben ist natürlich auch wichtig, aber viel stärker geht es hier um Orthopraxie, also das richtige Handeln. Was ist also Christian Pop? Wenn man sich damit in den USA beschäftigt, da gibt es eine Vielzahl von verschiedenen Bezeichnungen. Christian Rock, Contemporary Christian Music, Faith-Based Music, Contemporary Praise and Worship Music, Contemporary Inspirational. Es gibt wirklich keine einstimmige Definition der Begriffe und diese Uneinigkeit darüber, wie man das Ganze überhaupt nennen soll, das ist auch wirklich Teil der Geschichte des Genres. Das war auch immer von Konflikten, Selbstzweifeln geplagt. Und diese Begrifflichkeiten sind historischem Wandel unterworfen. Während des Jesus People Movement in den 60er Jahren nannte man die Musik einfach Jesus Rock oder Jesus Music. In den 80er Jahren dann war dieser Begriff Contemporary Christian Music, CCM, eben auf dem Vormarsch. Und das ist wohl heute auch noch die gebräuchlichste Selbstbezeichnung und wirklich ein Überbegriff für alle möglichen musikalischen Spielarten, die sich inhaltlich eben auf die eine oder andere Art und Weise mit dem christlichen Glauben beschäftigen. Aber zunehmend wird auch Kritik an diesem Begriff CCM laut, weil heute eben viele Protagonisten dieser evangelikalen Musikkultur diese Integration im Mainstream versuchen und eben dieses Label auf gar keinen Fall mehr wollen. Deswegen wird es relativ kontrovers diskutiert und kommt eben für viele so einem Stigma gleich, dass sie eben ablegen wollen. Die gebräuchlichste Fremdbezeichnung von außen ist wahrscheinlich Christian Rock. Ne? New York Times, Newsweek und Musikmagazine und sowas benutzen oft diesen Überbegriff Christian Rock. Aber wenn man dann eben bedenkt, dass hinter diesem Label eben verschiedenste musikalische Spielarten stecken können, dann ist Rock vielleicht ein bisschen zu eng gefasst, ne? Weil es gibt Heavy Metal, Rap-Musik, Elektropop, Indie, Folk, alles Mögliche in christlicher Version. Und deswegen entscheide ich mich für diesen Begriff Christian Pop, weil der breit genug ist, um das alles zu umfassen. Genau. Ich habe jetzt schon ein paar Mal dieses Begriffspaar säkular und christlich verwendet, aber ich möchte das eigentlich immer so in Anführungsstrichen tun, weil diese Begriffe verweisen irgendwie auf so klar voneinander abzugrenzende Sphären, aber die gibt es eigentlich so in den USA gar nicht. Diese Grenze ist eigentlich kaum vorhanden, weil Religion wirklich in den USA so durchgehend vorhanden ist und diese Begriffe eben relativ problematisch sind und eben sozial konstruiert. Es gibt halt keine konstante historische Bedeutung von diesen Begriffen. Und es wird eigentlich klar, dass es keine separaten Welten sind, sondern eher so eine gegenseitige Durchdringung von diesen Sphären. Das wollte ich nur mal ganz kurz vorweggeschickt haben. Zu Religionen in den USA, also wenn man sich mal anguckt, dass circa 97% der Amerikaner sich als religiös bezeichnen, wird eben klar, dass die Säkularisierungsthese für den Fall der USA nicht unbedingt greift. Es hat sich dort eine ziemlich vitale Religiosität entwickelt, die sich seit jeher eben kommerzieller Praktiken und Medien bedient und dadurch auch kulturell relevant bleibt. Es ist also keine Verlustgeschichte, diese Kommodifikation von religiösen Ausdrucksformen, sondern sichert die Lebendigkeit und Relevanz von Religiosität in den USA. Wie gesagt, man redet da von einem Sonderweg der Amerikaner. Es ist eine religionspluralistische Gesellschaft mit einem breit gefächerten religiösen Angebot, das auch auf große Resonanz trifft. Vor allem die evangelikale Bewegung hat sich hier als genuin amerikanische Religionsform herauskristallisiert, die eben ihre Botschaft mithilfe neuester Marketingstrategien, Kommunikationstechniken anpreist. Eine Erklärung dafür, auf die ich nur ganz kurz eingehen möchte, ist das Modell der Religious Economies. Erste Ansätze dieser Theorie wurden schon in den 60er Jahren formuliert. Peter L. Berger hat so eine ökonomische Sichtweise auf die amerikanische Gesellschaft und religiöse Landschaft zur Anwendung gebracht und er kam eben zu dem Schluss, dass das im ersten Verfassungszusatz verankerte Verbot einer Staatsreligion die Umsetzung von Marktprinzipien im Bereich der Religion beschleunigte und in den USA zu Religionspluralismus führte. Das wurde auch von vielen anderen Theoretikern dann weiter fortgeführt, dieses Modell. Und zum Beispiel von Roger Fink und Rodney Stark, die führen eben diese starke Religiosität in den USA ganz klar auf dieses lebhafte Wettbewerbsdenken in amerikanischen Glaubensgemeinschaften zurück. Also man könnte sagen, dieser Mangel an staatlicher Regulierung von religiösen Institutionen führt eben dazu, dass es so einen freien religiösen Markt gibt, in den man leicht einsteigen kann. Also es gibt religiöse Start-ups. Dadurch wird der Wettbewerb zwischen den Anbietern sehr lebhaft. Dadurch steigt die Anzahl und die Attraktivität religiöser Produkte und dieses erhöhte Angebot wiederum lässt die Nachfrage steigen. Also so ist die These. In den USA sind also Glaubensgemeinschaften stark auf Rekrutierungserfolge angewiesen und auch auf finanzielle Ressourcen und freiwillige Helfer. Anders als zum Beispiel bei uns die katholische Kirche, ne, die Kirchensteuer einfach hat, kann sich dann irgendwie ausruhen, man hat so eine Monopolstellung oder sowas. Und in den USA wird dadurch eben Innovation stimuliert und es zwingt Gemeinden dazu, eben diese potenziellen Kunden mit einem attraktiven Dienstleistungsangebot zu umwerben. So könnte man das sehen. Jetzt möchte ich ganz kurz ein bisschen auf die historische Entwicklung von Christian Pop in den USA eingehen. Oft wird ja die Geburtsstunde von Christian Pop mit dem Aufkommen der Jesus People Ende der 1960er Jahre gleichgesetzt, was an sich nicht falsch ist. Ich kann mal ein Foto zeigen. Aber durch diese Christianisierung von säkularer Rockmusik haben die Jesus Freaks kein Neuland beschritten, sondern sie haben da bestimmte Strategien und Aneignungstaktiken verwendet, die eigentlich schon bis ins 18. Jahrhundert zurückverfolgt werden können. Also man kann sich ansehen, wie Evangelikale bereits während der Erweckungsbewegungen im 18. und 19. Jahrhundert Populärmusik genommen haben oder eben populäre Volkslieder christlich betextet haben und so ihre Botschaft verbreitet haben. Ähnliche Verfahren findet man dann eben auch im 20. Jahrhundert bei so Evangelisierern. Billy Graham zum Beispiel, ganz ist vielleicht bekannt, der hatte auch immer so einen Musiker dabei, der genau das gemacht hat, relativ populäre Melodien und so weiter bei seinen Auftritten mit dabei. Die Musik hat immer eine große Rolle gespielt. Auch diese Kommerzialisierungstendenzen lassen sich immer schon beobachten. Die Auftritte von solchen Predigern waren oft richtige Spektakel mit Musik, ne? Hoher Entertainment-Faktor. Wieder sehen wir halt diese effizienten Geschäftspraktiken, moderne Medien, Technologien. Außerdem ist natürlich auch wichtig zu betonen, in den USA der Einfluss von evangelikaler Religiosität und evangelikaler Musik auf Mainstream-Musik in den USA. Man kann ein religiöses Erbe nachweisen, natürlich in Blues, was ja auch oft als säkulärer Gospel bezeichnet wird, in Country-Musik, in Rock und in Rock'n'Roll-Musik. Und wenn man diesem religiösen Erbe in der Musik eben nachspürt, dann eben kann man feststellen, dass gerade im Bereich der Musik diese Trennung zwischen säkularer und religiöser Welt nicht so scharf ist, wie diese Verwendung der Begriffe eben suggeriert. Das ist eher so eine gegenseitige Durchdringung von säkularen und sakralen Sphären. Das Jesus People Movement von Ende der 60er Jahre bis Mitte der 70er Jahre war so ein religiöses Phänomen, das in den USA aus der Counterculture heraus in Erscheinung getreten ist. Seine Anhänger waren oft eben christliche Hippies oder Jesus Freaks. Die Bewegung entstand im Hippie-Milieu von San Francisco und hat sich dann aber schnell in ganz Amerika ausgebreitet. Sie haben die institutionalisierten Kirchen klar abgelehnt, haben eigene Coffeehouses und Kommunen etabliert, Institutionen und Organisationen jenseits von den Kirchen und haben überkonfessionelle Gemeinden geschaffen. Wichtig für die Jesus People war eine persönliche und emotionale Gotteserfahrung, und die Evangelisierung anderer war oberstes Ziel, weil sie eben das zweite Kommen Jesu, die Apokalypse, erwartet haben. 1971 haben sie es sogar auf das Cover vom Time Magazine geschafft, und man sieht eben so Jesus als Hippie umrahmt von psychedelischen Farben, und die Überschrift lautet eben Jesus Revolution. Zum Schlachtruf der Jesus Freaks wurde dann der Song Why Should the Devil Have All the Good Music von Larry Norman, der so als Gründervater von Christian Rock gilt. Sie sind also diesem Credo einfach gefolgt und haben die gerade beliebte Rockmusik eben mit christlichen Inhalten betextet. Es ging dabei meist um Jesus, die Notwendigkeit einer persönlichen Beziehung zu ihm. Die Botschaft war sehr simpel und sehr positiv. Sie sollte einfach andere zur Konvertierung ermutigen, also wirklich evangelistisch. Es ging ihnen dabei weniger um Qualität und Kreativität, und auch so Kommerz- und Plattenverträge waren eher nebensächlich als wirklich darum, möglichst viele Menschen noch schnell zu retten. Sie haben auch gar nicht so viele Platten produziert damals, weil sie dachten ja, die Apokalypse steht kurz bevor, also welche Nachwelt soll irgendwie unsere Platten noch hören? Es gab auch Zeitschriften und Radiosender rund um Jesus Rock, aber die haben allesamt eher so im Underground agiert. Ich kann mal ganz kurz so ein Video anspielen von Larry Norman, eben dieses Why Should the Devil Have All the Good Music, so einen kleinen Eindruck zu vermitteln. I want the people to know that it saved my soul, but I still like to listen to the radio. They say the rock and roll is wrong, we'll give you one more chance. I say it feels so good, I gotta get up and dance. I know what's right, I know what's wrong. They're driving me insane. I'm moving out along the main room for my brain. But sometimes people don't understand what's a poor boy doing in a rock and roll thing. There's nothing wrong with pain. Also er spricht hier auch schon ganz klar so die Kritiker an, ne? Wurde damals natürlich von religiösen Anführern und so weiter kritisiert dafür, eben Rockmusik zu machen und darin eben die frohe Botschaft zu verbreiten. Larry Norman hatte auch einen Auftritt auf der Explo 72, das war so eine Art christliches Woodstock, das in Texas stattgefunden hat, in Dallas. Es wurde aber organisiert von Campus Crusade for Christ, dazu sage ich gleich mehr. Und für die Entwicklung der christlichen Musikindustrie war dieses große Ereignis wirklich wegweisend. Es gab 200.000 Zuschauer Und hier wurde erstmals diese ganze Jesus-Rock-Szene vernetzt. Es wurde auch eine CD zum Festival veröffentlicht. Das war wirklich so ein wichtiger Schritt in Richtung einer Entstehung einer christlichen Musikindustrie. Als Wendepunkt kann man das Festival bezeichnen, weil natürlich so eine gewisse konservative Schubkraft dahinter gesteckt hat. Also von diesen reisenden, singenden Hippies, ne, hin zu so einer Kommerzialisierung und außerdem so eine Übernahme durch so politische und kulturell konservative Organisationen wie eben Campus Crusade for Christ, die schon wirklich fest verankert waren im evangelikalen Mainstream. Man sieht also eine Übernahme der Bewegung durch konservative Kräfte. Viele ehemalige Jesus-Freaks traten an evangelikalen Kirchen bei und verhalfen eben diesen neu gegründeten Glaubensgemeinschaften dazu, in den evangelikalen Mainstream vorzudringen. Insgesamt hat dadurch der Evangelikalismus in den USA also wirklich ein neues, junges Gesicht bekommen. In den späteren 70er Jahren und 80er Jahren dann kann man sehen, dass diese Szene wahnsinnig schnell gewachsen ist. In diesem Zeitraum hat sich dann Christian Pop als separate christliche Musikindustrie und Kultur etabliert, hat sich eben Musikformen und Businessstrategien der säkularen Welt bedient, um sie eben in christlicher Version zu replizieren. Bald gab es also christliche Popmusik, Rockmusik, Soul, New Wave, Heavy Metal und so weiter. Es gab sogar so Comparison Charts, also so Vergleichscharts. Die Musik wurde damals hauptsächlich in christlichen Buchläden vertrieben. Also da konnten dann besorgte Eltern hingehen und sagen, ach, mein Sohn hört irgendwie AC/DC oder sowas, habt ihr nicht irgendwie was anderes? Und dann war so die Alternative eben Striper, so eine christliche Heavy Metal Band oder Glam Rock Band. Das bot christlichen Jugendlichen also sicherlich Raum für Identifikation, aber ein nicht-christliches Publikum wurde kaum erreicht in der Zeit. Man spricht da von einer Ghettoisierung von Christian Pop. Ein Grund dafür, dass Christian Pop auf Ablehnung gestoßen ist, neben der schlechteren Qualität, ne, es gab einfach niedrigere Budgets und so weiter, waren auch sicherlich die Liedtexte dieser Zeit. Man kann da zwei Trends identifizieren. Einerseits so die Kategorie Happy Clappy Christianity, eben wie gesagt theologisch nicht gerade tiefschürfende Lieder mit so positiver Wohlfühl-Message, die vielleicht vielen zu seicht, zu simplistisch oder zu offensichtlich einfach waren. Ein Beispiel wäre so von Mylon Lefevre aus dem Lied Love God Hate Sin, wäre so ein Lyric. Love God Hate Sin, Refuse to Lose, Live to Win, It's Either Black or White, So Don't Look for Grey. Also es ist ganz klar, es gibt Gut und Böse, ne? Andererseits, und das zum Beispiel, andere Beispiele wären dafür auch noch so Amy Grant oder Michael W. Smith, die sind so Stars aus den 80er Jahren, die aber bis heute auch noch wahnsinnig erfolgreich sind. Michael W. Smith zum Beispiel tritt auch gerne mal bei so Republikaner-Parteitagen auf und hat auch George W. Bush unterstützt. Gleichzeitig haben wir in den 80er Jahren ja auch so die Culture Wars, die Kulturkämpfe, die gewütet haben in den USA, und das hat sich auch in Liedtexten wiedergespiegelt. Das wäre dann eher so diese Kategorie hier. Also diese Lieder zeugen dann von Triumphalismus, von Militarismus, evozieren oft Bilder, die an ein Kampfgeschehen erinnern und zeichnen eben wieder eine Welt, in der es ganz klar Gut und Böse gibt, wobei das Gute natürlich immer triumphiert. Diese Rhetorik war ganz beliebt zu dieser Zeit auch unter diesen Fernsehpredigern, die auch einen wahnsinnigen Aufschwung erfahren haben in den 80er Jahren. Außerdem kam es zu der Zeit ja auch zu einem Schulterschluss zwischen Evangelikalen und der neuen Rechten in den USA, so eine starke Politisierung. Die Band Petra zum Beispiel, habe hier zwei Cover draufgepackt, hat dieses Motiv des Spiritual Warfare, also des spirituellen Kampfgeschehens in den 80er Jahren stark geprägt. Die haben Songs gehabt eben wie This Means War oder He Came, He Saw, He Conquered oder The Battle Belongs to the Lord oder Armed and Dangerous. Man sieht auch in der Symbolik und in den Bildern, dass es hier ganz stark stattfindet. Eine andere Band, die das auch praktiziert hat, ist Striper, wobei die eigentlich ein interessantes Phänomen sind, weil die in den 80er Jahren tatsächlich Crossover-Erfolge hatten. Also die haben einige Alben rausgebracht, die wirklich alle Gold und Platinum waren, und war so eine der ersten christlichen Rockbands, die tatsächlich im Mainstream Erfolge hatten. Und das, obwohl sie wirklich offensichtlich christlich waren. Die haben ledergebundene Bibeln von der Bühne ins Publikum geworfen. Und ein Beispiellied würde ich mal ganz kurz anspielen, das heißt Soldier Under Command. We'll be right back. so einen kurzen Eindruck muss es reichen. Die Lyrics hier nochmal kurz abgedruckt. Also man kann einerseits wahrscheinlich feststellen, dass es sehr schwer ist, gut auszusehen in so schwarz-gelben, sehr engen Jumpsuits, selbst wenn man Gott auf seiner Seite hat. Aber andererseits, ja, die sehen sich eben wirklich als Soldaten in einem Kampf für Gott, ne? Und spiegeln dadurch eben wirklich perfekt diese Kulturkämpfe wieder, die in den 80er Jahren stattgefunden haben. Sie haben natürlich auch eine Entwicklung irgendwie schon antizipiert sozusagen, dieser Crossover-Erfolg von christlichen Künstlern, ne, in den Mainstream, hat angefangen eben mit Amy Grant und mit Stryper in den 80er Jahren, etwas, was dann in den 90er Jahren eben viel stärker noch verfolgt wurde. Insgesamt muss man aber sagen, dass in den 80er Jahren Christian Pop noch wirklich in eine kulturelle Nische verbannt war. Und innerhalb dieser Nische wurde das Genre dann ein totaler kommerzieller Erfolg. Das Ganze wurde CCM genannt, wie schon gesagt. Es haben sich neue Plattenfirmen, Magazine, Awardshows etabliert. Es gab ein paar Superstars wie Amy Grant und Stryper und so weiter. Dabei hat Christian Pop aber eben auch eine ganz eigene Riege von Kritikern bekommen. Der Mainstream fand die Musik qualitativ minderwertig, die Texte schlecht, die ganze Szene eher lachhaft. Ein sehr selbstkritischer Künstler aus den 80er Jahren, mit dem ich ein Interview geführt habe, hat gesagt, there's a higher tolerance for crappy music when it comes with a Christian message. Das heißt also, eine Hauptsache, die Botschaft stimmt und dann ist die Musik auch nicht mehr so wichtig und die Christen kaufen das dann schon, ja. Es gab aber auch von evangelikaler Seite eben Kritiker, zum Beispiel diesen Prediger Jimmy Swaggart, die eben in Rockmusik die Musik des Teufels gesehen haben und die auch Stryper ganz extrem angegriffen haben. Ja, diese Outfits, diese Musik, dieses Gebaren haben eben darin eine Perversion gesehen und sehr medienwirksam auch dagegen gewettert. Gleichzeitig haben die Fans dieser Musiker ihre Idole auch wirklich mit Argusaugen beobachtet und hart abgestraft, wenn sie sich als fehlbar zeigten, ne? Also zum Beispiel auf der Bühne geflucht haben oder Ehebruch begangen haben oder zu sexy angezogen waren oder geraucht oder getrunken haben oder sowas. Andere wiederum haben eben auch denen schon so eine Verweltlichung und Verwässerung der Botschaft vorgeworfen und haben sich irgendwie darüber beschwert, dass der Name Jesu nicht oft genug in den Liedern genannt wird. Damals wurde der JPM-Faktor gezählt, also vergleichbar mit dem Beats per Minute, BPM, ne? Wie viele Jesuses per Minute werden in dem Lied untergebracht, ja. Auch innerhalb dieser Christian-Pop-Szene kam es zu Konflikten, die sich dann meistens um diese vermeintliche Unvereinbarkeit von Music Business und Music Ministry drehten. Fragen, die dann zu dieser Zeit gestellt wurden, waren zum Beispiel, lassen sich eben dieser Evangelisierungsauftrag, in dem man ja auftritt und handelt, und diese Geschäftskultur der Musikindustrie überhaupt vereinen? Dürfen wir Jesus und seine Botschaft überhaupt verkaufen? Es kam damals auch zu Plattenverbrennungen, also in christlichen Jugendgruppen, die entweder ihre säkularen Platten eben alle kollektiv verbrannt haben oder die eben christliche Popmusik verbrannt haben, die eben zu säkular war, oder eben sowas wie Stryper oder sowas wurde auch gerne gemeinsam verbrannt. Eine zögerliche Befreiung aus dieser Identitätskrise begann dann erst Anfang der 90er Jahre. Da kam es dann so zur schrittweisen Versöhnung zwischen religiösen und kommerziellen Sensibilitäten. Und trotzdem, die 80er Jahre sind wirklich prägend für dieses Image von Christian Pop, finde ich. Also man sieht auch heute noch ganz oft irgendwie Referenzen, die wirklich auf genau das anspielen, ne? Sowas zu Bands wie Stryper oder dieses Happy Clappy Christianity, das besteht wirklich teilweise bis heute. Man sieht es auch an einer South Park-Folge, wo ich jetzt einen kurzen Ausschnitt gerne zeigen würde. Die wurde 2003 ausgestrahlt und ich finde, da geht es genau um dieses 80er Jahre Christian Rock-Ding eigentlich. Cartman wettet mit Kyle darum, wer schneller ein Platin-Album produzieren kann, und Cartman ist eben der Auffassung, dass Christian Rock die einfachste Lösung dafür ist. See what? Our band should play Christian Rock! Christian Rock? Think about it! It's the easiest, crappiest music in the world, right? If we just play songs about how much we love Jesus, all the Christians will buy our crap. That's a retarded idea, Cartman. It worked for Creed. I don't want to be in a stupid Christian rock band. You just start that way, Stan, and you cross over. It's genius. Also es geht schon wirklich darum, so the easiest, crappiest music in the world, ne? All the stupid Christians will buy our crap, und dann können wir immer noch den Crossover versuchen. Hier geht's auch ein bisschen so um Geld und Kommerz. So what are we doing? Gentlemen, we are about to embark on the most amazing, life-affirming, financially wind-fronting experiences of our young lives. We are going to start a Christian rock band. Anna. Quick! Walk out that door, token, and you'll regret it the rest of your life. Christians have a built-in audience of over 180 million Americans. If each one of them bought just one of our albums at $12.95, that would be... $2,331,000,000. Still want to leave, token? Genau. Jetzt noch ein kurzer Blick auf den Songwriting-Prozess. Ups. Alright guys, this is gonna be so easy. All we have to do to make Christian songs is take regular old songs and add Jesus stuff to them. See, all we have to do is cross out words like baby and darling and replace them with Jesus. Auch so ein üblicher Vorwurf, ja. Und so sieht dann das fertige Produkt aus. Also hier sieht man auch eben diesen ganz kleinen Disconnect, diese Trennung, ne, zwischen den Lyrics und der Musik, ne, der auch oft kritisiert wird eben. Alleine, dass einfach die Jesus eingesetzt wird statt Baby, ne, das war auch so ein Vorwurf, der da irgendwie oft getätigt wurde, der hinterher übrigens auch umgedreht wurde, dazu komme ich dann später noch. Aber in dem Fall, ne, geht es ja dann auch in so eine Richtung von einer romantischen Beziehung, haben wir ja schon gehört, Jesus, why don't we shut off the light, und es wird noch viel, viel schlimmer, es ist South Park, also... Genau. Was aber eigentlich, finde ich, dem heutigen Bild von Christian Pop gar nicht mehr so sehr entspricht. Also jetzt würde ich mich gerne ein bisschen mit dieser Positionierung von Christian Pop in der amerikanischen Musikkultur ab 1990 beschäftigen. Da sieht man auch, dass es Veränderungen gibt in der evangelikalen Bewegung. Ne? Da gibt es oft Wechselwirkungen und Parallelen, sowas wie Seeker Sensitivity, also so eine Art Sensibilität gegenüber spirituell Suchenden. Ja, das sind diese riesigen Mega-Churches oft, ja, die ohne religiöse Symbolik auskommen, fast wie Freizeitzentren aufgebaut sind und eben spirituell Suchenden irgendwie damit eher entgegenkommen wollen als mit so einer krassen christlichen Rhetorik. Es gibt auch die Bewegung der Emerging Church, die eher auch Zweifel zulässt, so eine Art postmoderne Kirche, sehr offen ist. Und wichtig ist auch Lifestyle Evangelism, also lass die Leute deine guten Taten sehen, eher so was Positives vorleben, als eben zu sehr predigen. Bei der Untersuchung von diesem neuen Sprachgebrauch dieser Musikergeneration habe ich eben festgestellt, die Inhalte sind jetzt viel versöhnlicher. Ja, man kann so eine wirklich krasse Abkehr von dieser Turn-or-Burn-Rhetorik der 80er Jahre sehen, also bekehr dich jetzt zu Jesus oder du brennst in der Hölle, das hört man eigentlich ab den 90er Jahren nicht mehr so sehr. Es gibt eine ganz neue Themenvielfalt, auch eine Abkehr von diesen politischen Themen, ne, Abtreibung gegen Schwulenehe und so weiter. Jetzt wird eher thematisiert, ja, auch Zweifel an Gott, Unsicherheiten, Lebens- oder Glaubenskrisen, aber auch soziale Gerechtigkeit, Kapitalismuskritik, Umweltschutz und so weiter. Die Themen sind einfach viel vielfältiger. Ein wichtiges Vorbild dabei ist Bono von U2. Der ist ja evangelikaler Christ im Mainstream, sehr erfolgreich, und gerade dieses soziale Bewusstsein und Engagement wird von evangelikalen Künstlern in den USA, von Christian Pop-Künstlern eben stark nachgelebt. Die Bedeutung der Musik für christliche Jugendliche ist wirklich ganz wichtig. Dieser Imagewandel von Christian Pop seit Beginn der 90er Jahre ist wirklich striking. Also man sieht, Christian Pop ist zunehmend professioneller, moderner, hipper auch. Und das ist wichtig, dadurch, dass die meisten christlichen Labels, von denen gab es wirklich einige, wurden von säkularen Plattenfirmen oder Medienkonglomeraten aufgekauft. Es gab jetzt bessere Distributionskanäle, besseres Marketing, bessere Produktionsmöglichkeiten, und so können eben Jugendliche Christen sein und gleichzeitig cool, was sehr lange als unmöglich erschien. In vielen Interviews wurde dann auch deutlich, dass die Musik wichtig ist für die Selbstverortung und Selbstbestätigung von Jugendlichen. Also sie konsumieren die Musik nicht oberflächlich, sondern beschreiben dieses Musikhören so als quasi spirituelle Aktivität. Und sie denken über die Texte nach und schätzen, dass das in der Musik eben so ein alternatives Wertesystem propagiert wird. Von Jugendgruppen wird Christian Pop dabei auch sehr professionell als Evangelisierungsmittel eingesetzt, aber auch so auf etwas subtilere Art und Weise. Also sie fahren auf ein cooles christliches Musikfestival und jedes Mitglied der Jugendgruppe darf noch einen nichtgläubigen Freund mitbringen oder sowas und versuchen eben dadurch die Leute zu gewinnen. Das ist also die eine Seite, christliche Popmusik, die sich auch so nennt, als solche vermarktet wird und die heute wirklich sehr erfolgreich ist, professionell, qualitativ hochwertig. Aber der wichtigste Trend, finde ich, ist bis heute der Erfolg von vielen christlichen Bands im Mainstream, die sich eben nicht als christliche Bands vermarkten. Vorbild U2, wie gesagt, die seit den 80er Jahren wirklich jegliche Assoziation mit der christlichen Musikszene vermeiden, heute jetzt nicht mehr so sehr. Diese Bands sind teilweise international sehr erfolgreich. Sixpence None the Richer kennt man vielleicht, POD, Creed, The Fray, Switchfoot oder Sufjan Stevens, die auch durchaus hierzulande mal bekannt sind, ohne eben als christliche Musiker stigmatisiert zu sein. Manche von ihnen plädieren auch für die Auflösung von Christian Pop als Genre. Wie gesagt, sie wollen lieber in einem musikalischen Genre verortet werden. Und auf den Punkt gebracht hat das Tim Foreman von der Band Switchfoot mit einem seither sehr oft bemühten Zitat. Er hat gesagt, "We are Christian by faith, not by genre." Sie transportieren also in ihren Liedern sehr subtile Botschaften. Die muss man erst entschlüsseln, die sind sehr doppeldeutig und eben nicht offensichtlich christlich. Hier wird dann aber auch die Definition von christlicher Popmusik sehr schwammig und ist möglicherweise auch als Analysekategorie gar nicht mehr so sinnvoll. Die Musiker selbst sprechen manchmal von Pre-Evangelism. Also sie sehen sich nicht mehr so selber als so sehr als Evangelisierer, sondern sprechen eher davon, dass sie vielleicht so eine Art Vorarbeit leisten. Planting the seed ist so ein Stichwort, das dabei ganz oft fällt. Also das Vorleben von dem christlichen Lebensstil ist jetzt wichtiger als die Bekehrung durch Überredungsversuche. Wieder dieses Stichwort Lifestyle Evangelism. Wobei es ganz schwierig ist, solche Zitate von Musikern zu bekommen, weil die meisten eben nicht gerne darüber reden, dass sie Christen sind, weil sie eben genau das zu vermeiden versuchen. Dadurch sieht man aber, dass durch diese Kommerzialisierung keine Entwertung der christlichen Inhalte stattfindet. Sie nutzen vielmehr, und das sagen sie auch selber so, subversive Potenziale, um den Mainstream zu infiltrieren, wenn man das so provokativ formulieren möchte. Es wird dabei zu einem gewissen Grad ein alternatives Wertesystem präsentiert, das eben Nächstenliebe, Transzendenz, Vergebung, soziales Engagement propagiert. Und erst durch diese Wahnförmigkeit und diese Lifestyle-Tauglichkeit von Christian Pop kann das überhaupt erreicht werden, hören Leute überhaupt erst zu. Dieses neue Erscheinungsbild wirkt eben attraktiver auf Außenstehende. Und was interessant ist, ist, dass christliche Musiker sich dabei oft als Gegenkultur positionieren. Also sie sagen, gegenkultureller geht es ja wohl kaum. In so einer kapitalistischen, konsumistischen, sinnentleerten Popkultur eben christliche Werte zu vertreten, das ist ja wohl, also sie sehen sich da wirklich ganz stark als gegenkulturelle, subversive Kämpfer. Man kann beobachten, dass Bands teilweise offener darüber sprechen, was sie glauben, je erfolgreicher sie sind. Man könnte sagen, dass sie sich eben durch musikalische Exzellenz oder sowas vielleicht das Recht erkaufen, darüber zu reden, ohne dass sich Leute wieder sofort angewidert abwenden. Aber sie tun das dann auch auf eine Art und Weise, also nicht so sehr als Prediger, sondern wirklich subtiler und genau. Als Beispiel würde ich ganz gern ein kurzes Video zeigen oder einen Ausschnitt von einem Video zeigen von POD. Ich weiß nicht, ob die Band vielleicht jemand kennt. Die sind so in den 90er Jahren aufgekommen aus San Diego und haben Anfang der 90er Jahre noch ziemlich krass deutlich evangelikale Lieder produziert. Also zum Beispiel ein Lied wie Abortion is Murder. Wirklich heftig. Aber haben sich dann von dieser stark evangelikalen Rhetorik abgewandt und sagen auch, dass das irgendwie strategisch passiert ist, diese Abkehr von diesen expliziten Lyrics, um eben ein breiteres Publikum erreichen zu können. Also das heißt jetzt nicht unbedingt, dass sie anders denken über diese Themen wie Abtreibung oder sowas, aber sie finden eben andere Themen wie Nächstenliebe und so weiter vielleicht wichtiger und sprechen halt jetzt in ihren Liedern eher darüber. Einige kennen vielleicht dieses Lied, das heißt Alive und war 2001 wahnsinnig erfolgreich. Ich glaube auch in Deutschland auf Platz 2 oder 3, in den USA auf Platz 1 mehrere Wochen lang. Huch. I won't take it for granted. I won't take it for granted. Say my love for my mistake. erfolgreich, glaube ich. Also auf den ersten Blick scheint es einfach nur ein ziemlich positives Lied zu sein, ne? I feel so alive for the very first time, eine positive Message irgendwie. Er spricht so ein You in dem Lied an, das aber irgendwie nie deutlicher irgendwie spezifiziert wird, wer das jetzt ist. Das Video impliziert vielleicht, dass es irgendwie an seine Freundin gerichtet ist, ne? Es gibt sogar einen Namen für diese Kategorie von Liedern von Christian Pop-Künstlern, die nennt sich God as a Girlfriend Songs. Also es wird so impliziert, dass die Freundin das, aber in Wirklichkeit spricht er eigentlich zu Jesus oder Gott. Verschiedene Schlüsselbegriffe in diesem Lied und auch in dem Video, finde ich, verweisen dann aber eben auf eine andere Ebene. Man muss eben erst so die Codes lesen sozusagen, und für Eingeweihte ergibt sich da eben eine tiefere Ebene, die man sich erschließen muss. Also ich kann die Lyrics hier nochmal schnell... I can't deny you zum Beispiel aus dem Refrain, dieses deny, ja, das ist dieses Verleugnen von Jesus aus der Bibel möglicherweise, ne? Whoever will deny me before others, I too will deny before my Father in heaven. Also das, diese Wahl dieser Vokabel spielt so ein bisschen darauf an. Dann a new song for me to sing könnte auf diesen Psalm anspielen, sing to the Lord a new song. Die Zeile natürlich, tell the world how I feel inside, even though it might cost me everything, ne, ist schon, da spielt es schon ein bisschen auf dieses Stigma an, das eben damit verbunden ist, sich als Christ zu äußern eventuell. Now that I know you, I believe no matter what they say. Also ich glaube, egal was sie sagen. Wenn man sich das eben anguckt, und auch ich finde, das Visuelle in dem Video, ne, sinkt immer so ein bisschen nach oben irgendwie. Außerdem kann man sehen, dass er so ein T-Shirt trägt, mit einer weißen Hand mit einem Loch drin, das so ein Symbol ist für die Kreuzigung von Jesus. Also es sind verschiedene Symbole, die eben darauf verweisen, dass es möglicherweise eben um dieses Born-Again-Erlebnis geht, ne? Dieser Moment, in dem man wiedergeboren wird als Christ. I feel so alive for the very first time. Ne? Jetzt zum ersten Mal lebe ich. Also das ist dieses, könnte dieses Wiedergeburtserlebnis eben sein. Aber muss man sich eben erst erschließen, und sie haben es wirklich verstanden, sich auf so eine Art und Weise zu positionieren, die eben ansprechend ist. Sie waren sehr erfolgreich und haben eben strategisch und absichtlich ihre Botschaft so ein bisschen heruntergefahren, um diese Erfolge zu haben. Genau, wie gesagt, sie waren auch in Deutschland erfolgreich. Man muss sagen, dass diese Verbreitung von Christian Pop international in drei verschiedenen Leveln oder sowas, könnte man sagen, beschleunigt wurde. Erstens eben durch diesen Labelaufkauf Anfang der 90er Jahre, eben bessere Distribution. Es gab internationale Netzwerke von Sony und Warner und so weiter, vor allem in der anglophonen Welt, aber auch in Deutschland. Sie haben eben Verträge, Zusammenarbeit mit internationalen Verlagshäusern, unter anderem auch in Deutschland. Zweitens könnte man sagen, es gibt neue Technologien. Ne? Man kann sich schneller austauschen, man kann Produkte schneller verbreiten und produzieren. Internet und so weiter. Oft haben Kirchen eigene Studios. Es gibt eben Online-Verkaufsplattformen oder sowas wie MySpace, Netzwerke, Downloads und so weiter. Und ein dritter Faktor ist die Verbreitung von evangelikaler Religiosität, die man wirklich auf der ganzen Welt eigentlich sehen kann. Auch in afrikanischen Ländern, in Süd- und Mittelamerika, aber auch in Deutschland zu einem gewissen Grad, wobei man sagen muss, also es gibt hier schon so ein Wachstum von Freikirchen zu beobachten, aber insgesamt muss man sagen, Evangelikale sind in Deutschland jetzt noch nicht sehr stark vertreten. Ne? Also wenn man jetzt sagt, in den USA sind es 28% oder sowas, hier spricht man so von 1-2% der Deutschen, die sich den Evangelikalen zugehörig fühlen. Aber es gibt diese ganzen amerikanischen Organisationen, die auch aus der Jesus-People-Bewegung hervorgegangen sind, auch in Deutschland. Also zum Beispiel Vineyard ist sowas, was sehr relativ erfolgreich ist, wo Musik auch eine wahnsinnig wichtige Rolle spielt. Oder Willow Creek ist eine von diesen großen Seeker-Churches, die weltweit sehr erfolgreich sind. In Deutschland wird die Musik auch oft Gospel-Rock oder Sacro-Pop genannt, wobei das war jetzt irgendwie kein Begriff, der mir irgendwie geläufig war. In den USA ist Christian-Rock irgendwie so, das kennt man irgendwie, aber ich habe das Gefühl, dass es hier einfach, dass es hier keine eigene weit verbreitete Christian-Pop-Kultur gibt, die irgendwie auch im Mainstream größeren Einfluss hätte. Es sind eher oft so singuläre Phänomene. Also es gibt natürlich seit den 60er, 70er Jahren parallel zu den Jesus-People auch hier eben so Jesus-Freaks, Leute, die Musik gemacht haben, einige Bands und auch ein Verband für christliche Popularmusik. aber und Institutionen wie so Online-Magazine für christliche Künstler, Konzerte, Nachrichten, eine Künstlerdatenbank, es gibt auch einige Plattenfirmen und Verlage, aber man könnte jetzt nicht davon sprechen, dass es hier so ein breites Massenphänomen ist wie in den USA. Es gibt ein Buch von Peter Bubmann zu diesem Thema, der ist sozusagen der Christian Rock Experte in Deutschland, könnte man sagen. Und er sagt auch, dass auf dem deutschen Markt eben sich nur wenige Künstler diesem Genre zuordnen lassen und die Erfolge dieser Bands sich auch an einer Hand abzählen lassen, also mit diesem amerikanischen Massenphänomen jetzt nicht unbedingt vergleichbar sind. Würde ich sagen, man denkt immer an die Söhne Mannheims oder an Xavier Naidoo vielleicht, aber das dann irgendwie als evangelikalen Christian Pop oder sowas zu bezeichnen, darüber kann man sich vielleicht auch streiten, aber die verbreiten definitiv auch christliche Botschaften in ihren Liedern. Man kann in Deutschland schon, und das sagen Simone Lessig und Rainer Praetorius, Religionswissenschaftler und Soziologen, dass es neue Formen von Frömmigkeit und aktiver Religiosität gibt, ähnlich wie in den USA, ne, die auch eben Modernisierungspotenziale haben. Aber sie sagen, dass die in den USA verbreiteten Formen von religiösem Entertainment und religiösem Werben in Deutschland bisher wenig Anklang gefunden haben. Aber ja, das ist wahrscheinlich eben, liegt daran, dass diese Musik wirklich zu sehr in einem kulturellen Raum entspringt, der eben in den USA seit Jahrhunderten von dieser Verquickung von evangelikaler und populärkultureller kommerzialisierenden Sensibilitäten geprägt ist eben. Also ich würde sagen, diese Beschreibung von Christian Pop als genuin amerikanisches Phänomen bleibt gültig, wobei wir darüber auch gerne noch diskutieren können. Und Enrico schon gesagt hat, dass es ja hier auch christliche Bands gab, die es im Jugendzentrum hier aufgetreten sind. Abschließend möchte ich jetzt ganz kurz noch sagen, dass es natürlich Kritiker gibt, die jetzt so meiner These nicht zustimmen würden. Immer wieder wird eben der christlichen Musikkultur vorgeworfen, sich zum Sklaven der Musikindustrie gemacht zu haben. Die Rede ist von Selling Out oder Co-Optation, also so einer völligen Vereinnahmung durch die Kräfte des Markts, wo eben spirituelle Sensibilitäten keinen Platz haben. Aber wie gesagt, in den Interviews, die ich geführt habe und auch durch die Recherche und die Analyse von Liedtexten, habe ich festgestellt, dass sich Akteure in dieser Szene durchaus bewusst darüber sind, was sie tun und auch eine ganz eigene Lesart von diesen ganzen Phänomenen haben. Billy Ray Hearn zum Beispiel, das ist der Gründer von Sparrow Records, das war eine der größten christlichen Plattenfirmen, der hat 1992 sein Label an Sony verkauft und er musste sich eben auch den Vorwurf des Sellout gefallen lassen. Sieht es aber ganz anders und er hat im Interview gesagt, a secular company distributing and promoting Christian music, if anything, they sold out to us. Also er dreht diesen Vorwurf des Sellout eigentlich komplett um. Also diese Künstler und Produzenten sind sich bewusst darüber, dass sie, wenn sie es geschickt machen, eben die Strukturen der säkularen Musikindustrie für ihre Zwecke nutzen können. Sie sind also der Musikindustrie nicht hilflos ausgeliefert, sondern benutzen sie, um ihre Botschaft zu verbreiten. Auch die Art und Weise, wie Jugendliche die Musik konsumieren, zeugt nicht von blindem Konsum. Also es ist keine konsumistische, unechte, oberflächliche Spiritualität, sondern sie festigen und hinterfragen ihren Glauben mithilfe dieser Lieder und zeugt auch von Empowerment. Also sie sehen sich als selbstbestimmte, frei handelnde Akteure und nicht als passive Opfer. Insgesamt möchte ich halt nochmal betonen, dass ich glaube, dass diese Kommodifizierung von Religion in den USA keine Verlustgeschichte ist, sondern eben eine historisch fest verankerte Strategie des amerikanischen Evangelikalismus, die kulturelle Relevanz, ein zeitgemäßes Erscheinungsbild und Anziehungskraft sichert. Abschließend und auch weil es einige Punkte aus meiner Präsentation aufgreift und vielleicht weitere Fragen auch noch aufwirft, möchte ich noch ein kurzes Video zeigen. Das ist ein Trailer zu einem Dokumentarfilm über Christian Rock, der noch nicht erschienen ist. Ich glaube, der leidet ein bisschen an Finanzierungsproblemen. Aber da werden einige Sachen, die ich erwähnt habe, nochmal aufgegriffen und hoffe dann, dass das ein guter Übergang ist in die Diskussion, weil das wäre es dann von meiner Seite. My grandma, she went to a Christian person. Yeah. Said my grandson is getting into very, strange, heavy rock music. I've heard that you guys have an antidote. If you don't believe a seismic shift in American culture is underway, turn on the radio. There is some really, really cool music. When we came on the scene, yellow and black and big hair, and people were shocked. You know, it's a fantastic band. I really dove into the first night. When we did, it was always people saying, like, we have to tell that. heard that you two were Christians. You were friends then, weren't you? Mom was on his knees, and he was just praying, kind of surrendering to God, and saying, I'm going to stand up for this song. Christian music came out in the 60s with people like Larry Norman. We had an old school bus, and we painted Jesus on about 4 foot high letters. Christian entertainment now brings in $4 billion a year. I don't think you can overstate the importance of the Coruscant Festival. I just had no idea so much reason. But in the 80s, it just got really bad. Growing up Christian, I wanted that to change. I wanted it to be, well, I'm a Christian and I love the music. And it's going to be good. Can't you see you're not making Christianity better? You're just making rock and roll worse. Good God, I've written all these crap songs. Everybody has their opinion. Rock, think about it. If we just let it down about how we love Jesus, all the Christians will buy our crap. I like Christian rock. It's very positive. I'm just a force for God. God uses me. God, you know, says I am not an electric guitar. You're taking something that the devil's using and trying to get it bring good up. Rock and roll is just a thing. It's just a thing. It seems like they're selling out, or they have to hide their message to be accepted. We have a ton of anti-juvenile stuff going on right away. I remember going to record markets. There was touch everything. Well, I'm not saying that any of these people are worshippers of the devil, but I am saying this. Satan is in control of Christian rock. We don't need more Christians writing about Christian things, but more Christians writing about many things. Today was a day of salvation. Today was the day that things could change, the life could change. God gave us the opportunity. He gave us the vehicle to do it. God created all of this beauty around us, and we need to use our praise and glorify Him. We always believe that the job of music is to change the world. This is all Christian music. Can you believe that there's Christian music in this world? This is the coolest worship service I've ever been at. God has told me that Christian rock is His, and He loves His music. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.